Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Sicher bin ich überzeugt, dass das Universum, wie wir es kennen, mit einer großen Explosion angefangen hat. Das Wort angefangen ist allerdings ziemlich umstritten, denn wir wissen eigentlich nicht, wie das Weltall wirklich angefangen hat. Wie auch immer. Jedenfalls gab es einen Zeitpunkt, an dem das Universum extrem heiß und dicht gewesen ist und sich sehr schnell ausgedehnt hat. Energie ist es, die das Weltall vor fast 14 Milliarden Jahren zum Vorschein gebracht hat. Der Urknall. Energie steht also am Anfang des Kosmos. Und was war davor? Die meisten Astrophysiker sagen nichts. Da wäre also eine gigantische Energie, die aus dem Nichts kommt. Das erscheint einem wie Zauberei. Zuerst ist der Hut leer, doch Hokuspokus ist auf einmal ein Kaninchen drin. Plausibel ist das nicht. Manche Fachleute sind denn auch anderer Ansicht. Möglicherweise, sagen sie, war der Hut vorher eben nicht leer, sondern voller unsichtbarer Energie. Und aus der steigt wieder und wieder ein Urknall hervor. Seit Ewigkeiten und für immer. Das hält zum Beispiel der russische Kosmologe Alex Vilenkin von der Tufts-Universität in den USA für denkbar. So gesehen kann es viele Explosionen geben und gegeben haben, die nicht alle zur gleichen Zeit geschehen sind. Es gibt zahllose Urknalls in anderen Teilen des Universums. Explosionen in der Zukunft und auch in der Vergangenheit. Dann hätten wir das ganze Universum im Blick und nicht nur unser begrenztes Weltall. Da dehnt sich nicht das ganze Universum aus, sondern nur eine Stelle mit einem einzelnen Urknall. Vor allem russische Physiker verfechten diese Idee. Der Kosmos ist unendlich groß und unser Weltall nur ein winziger Teil von ihm. Sie stellen ihn sich als eine Art Sumpf vor. Immer mal wieder erhebt sich darin eine Blase, die platzt und wieder zurücksackt. Jeder dieser Blups ist ein Urknall. Die Urknalls haben viele Regionen kreiert, die sich wie Inseln aus diesem Universum erheben. Da gibt es Regionen, die genauso ausschauen wie die, in der wir leben. Irgendwo da draußen, in diesem unendlich großen Universum, mag es aber auch Regionen geben, die völlig anders ausschauen. Dann kann man alle Möglichkeiten durchspielen und wir bekommen das, was man unter einem Multiversum versteht. Dann müssen wir aber für jede dieser Regionen oder Weltalle eine eigene Physik aufstellen. Sehen kann man dieses Multiversum mit keinem Teleskop der Welt. Deswegen lehnen die meisten Astrophysiker diese Theorie ab. Sie wollen nur gelten lassen, was sie auch beobachten können. Doch der Blick der Astrophysiker endet am Rand unserer Welt. Ob dahinter etwas ist, können sie nicht sehen, denn dort herrschen, wie Vilenkin sagt, physikalische Gesetze, die uns nicht zugänglich sind. Dabei ist die Vorstellung von den vielen Welten, die neben und nacheinander existieren, nicht wirklich revolutionär, sagt der Physiker und Naturphilosoph Bernulf Kanitscheider. Die Vielweltler-Hypothese ist uralt. Die taucht bei Demokrit auf. Thales hat die Vielweltenlehre gelehrt. Das hängt einfach damit zusammen, dass es keinen vernünftigen logischen Grund gibt, warum es ausgerechnet eine einzige Raumzeit geben soll. Also man muss sich immer klar sein, dass der Satz, es gibt eine einzige Welt, ebenfalls eine synthetische Hypothese ist. Und ob die wahr ist, das ist eine Sache, die man untersuchen kann. Und natürlich auch den Mythologen drängt sich die Idee immer wieder auf, warum soll unsere Welt die einzige sein? Warum kann eine Welt nicht anders gehen mit anderen Sternen, mit anderer Materie und mit anderen Regularitäten? Das ist vom Alltagsverstand her schon eine plausible Idee. In der Tat erzählen viele Mythen und auch Religionen von beständig kommenden und gehenden Universen. Erstaunlich ist das nicht, Denn die Menschen in früheren Jahrhunderten und Jahrtausenden lebten noch ganz nach der ewigen Wiederkehr der Jahreszeiten, im steten Kommen und Gehen von Tag und Nacht. So steht im Koran, Sure 4, Allah ist es, der die Schöpfung bewirkt, also wiederholt er sie. Im Hinduismus ist es Vishnu, der Urgott, der die Welt in Gang hält, sagt Jens-Uwe Hartmann, Indologe an der Universität München. Vishnu ist die Welt und die Welt ist Vishnu. Vishnu ist in allem enthalten. Insofern könnte man sagen, er ist das eine, aus dem alles entsteht. Aber das ist mit der Welt identisch. Vishnu war vor aller Zeit und Welt. Er verströmt mit seinem Atem immer neue Welten. Beim Ausatmen lässt er sie entstehen, beim Einatmen nimmt er sie wieder zu sich und lässt sie in sich verlöschen. Vishnus Atem ist ein poetisches Bild für die Energie, die das unausgesetzte Werden und Vergehen in Gang hält. Das ist zu einer Zeit nur denkbar, als es einen ewigen Kreislauf gibt, in dessen Verlauf Welten entstehen, Welten von Vishnu geschaffen werden und dann wieder in Vishnu aufgenommen werden, wobei nicht nur eine Welt mehr existiert, sondern parallel viele Universen gleichzeitig von Vishnu geschaffen, von ihm wieder absorbiert werden. In einem ständigen Kreislauf, in einem ständigen Zyklus, der dann mit Weltzeitaltervorstellungen verbunden wird, das heißt Zeiten von besonderem Glück, die sich kontinuierlich verschlechtern und dann am Ende eben von Vishnu wieder aufgenommen werden. Bei jeder Existenz verbraucht sich die Welt. Sie wird schlaff und schlecht und muss deswegen erneuert werden. So haben etliche Kulturen in ihren Weltentstehungsmythen den Zyklus der Jahreszeiten übernommen. Bei den Maori auf Neuseeland waren Himmel und Erde vor aller Zeit eins. Erst als sie getrennt wurden, entstand die Welt. Aber beide müssen sich regelmäßig wieder vereinen, erzählt die Maori-Spezialistin Michaela Appel vom Völkerkundemuseum München. Es ist eben in sehr vielen Kulturen des malayo-polynesischen Raumes so, dass Himmel und Erde periodisch wieder zusammenkommen müssen, um die Fruchtbarkeit von Pflanzen, Tieren und Menschen zu gewährleisten. Im Hinduismus wird das ewige Kommen und Gehen der Welten von Vishnus Atemenergie in Gang gehalten. Energie ist also auch hier der Urgrund der Welt. Diejenigen Astrophysiker, die den Urknall nicht für den einzigen Anfang schlechthin halten, nennen diese Energie Vakuum, zum Beispiel Bernulf Kannitscheider. Das Vakuum wäre sozusagen der Urzustand, der ist nie entstanden. Der wäre unendlich alt. Und da braucht man natürlich eine sehr starke und sehr leistungsfähige Theorie. An dieser Theorie feilen die Wissenschaftler. Doch gegenwärtig tun sie sich noch schwer damit. Das einzige Vakuum, das sie kennen und mit dem sie umgehen können, ist das im Weltraum, sprich der leere Raum zwischen den Sternen und Galaxien. Dort sehen sie, was der Garchinger Astrophysiker Stefan Hofmann so beschreibt. Es ist vollkommen falsch, von dem Vakuum zu denken. Es ist nichts. Das Vakuum ist im Prinzip ein extrem wildes und schwer zu berechnendes Biest. Da tauchen dauernd Teilchen aus dem Nichts auf und verschwinden wieder. Das liegt in der Natur des Vakuums. Und damit ist das Vakuum ein extrem komplexer Zustand, von dem wir in der Tat sehr wenig wissen. Das heißt, das Vakuum in unserem kleinen Weltraum enthält so gut wie keine Materie, aber Energie. Allein aus Energie besteht das viel größere Vakuum, in das jeder einzelne Kosmos, auch der unsere, eingebettet ist. Reine Energie kann in einem gewagten Vergleich jeder spüren. Man muss dazu nur an einen unter Spannung stehenden Weidezaun greifen. Das Zucken in der Hand, das ist reine Energie. Nur muss man sich Zaun, Hand und Nerven wegdenken. Das Vakuum als Urgrund eines riesigen Kosmos, sagen Vertreter der Multiversum-Theorie, kann man sich vorstellen wie einen glatten See aus reiner Energie. Der schlägt gelegentlich, so die Theorie, an der Oberfläche kleine Wellen. Mitunter verstärken, verdichten die sich und das eine oder andere Mal so stark, dass sie in einem Urknall explodieren. Wenn man das Vakuum als die Basis annimmt, aus dem dann immer wieder durch Überschwankungsvorgänge oder Selbstverstärkungen von Schwankungsvorgängen neue Welten entstehen, dann ist das eher eine artifizielle Annahme, dass ausgerechnet eine einzige Schwankung passiert ist und diese Schwankung dann zu unserem Universum geführt hat. Was heutige Naturwissenschaftler Vakuum nennen, heißt in einigen Weltentstehungsmythen Chaos. Gemeint ist damit nicht unbedingt ein wildes Durcheinander, sondern ein Urzustand, bevor die Welt Form angenommen hat. Manche Kulturen benutzen dazu auch das Bild des Urozeans. Überhaupt ist Wasser in vielen Schöpfungsmythen das Element des Ungeschiedenen und All-Einen, des Ursprungs von allem. Ein alter chinesischer Schöpfungsbericht beschreibt den Anfang der Welt so. Am Anfang gab es weder Sonne noch Mond noch Sterne. Über allem lagerte Dunkel, und soweit das Auge reichte, sah es nichts als Wasser. Auch in den alten Erzählungen der Maori entstand die Welt aus dem absoluten Nichts. Am Anfang war das Nichts. Tekore, das absolute Nichts. Tekore te Vimvia, das Nichts, in dem nichts bestand. Tekore te Ravia, das Nichts, in dem nichts geschah. Und dann war die Dunkelheit, Tepo, die unendliche Dunkelheit, Tepo Nui, die große, unendlich weite Nacht, Tepo Roa, die unendlich lange Nacht. Ähnlich beschreibt das indische Rig Veda, eine der wichtigsten Schriften des Hinduismus, den Anfang der Welt. Da war nicht Nichtsein und da war auch Sein nicht. Nicht war das Luftreich noch der Himmel darüber. Von Finsternis verborgene Finsternisse, ein lichtlos Wogen war dies all im Anfang. Das lichtlose Wogen des Chaos, das klingt schon ein wenig nach der modernen Vorstellung von einem Vakuum. Aus dem Chaos kristallisiert sich die Welt heraus. Wie das geschieht, dafür haben die alten Kulturen sehr unterschiedliche Bilder. In jedem Fall trennen sich Himmel und Erde, Wasser und Land, Festes und Flüssiges, heiß und kalt, Licht und Schatten. Es entsteht geordnete Materie, Leben, schließlich der Mensch. Die Urknalltheorie der modernen Astrophysik klingt gar nicht so unähnlich. Nach der gewaltigen Explosion dehnte sich das Universum, noch reine Energie, zunächst langsam, dann schneller aus. Je mehr sich die Energie ausbreitete, desto rascher kühlte sie ab. Von einer bestimmten Temperatur an begann sie zu klumpen. Es entstanden erste, ganz leichte Materieteilchen. Die verbleibende Energie wurde zu Strahlung, auch zu Licht. Bernulf Karnitscheider. Auf einmal wurde das Universum durchsichtig. Dann konnte ein möglicher Beobachter, der damals existiert hätte, da hat alle das Universum noch 3000 Grad gehabt, wäre es ja ziemlich ungemütlich gewesen. Aber ein möglicher Beobachter hätte damals die vorhandenen Strukturen sehen können. Und Licht und Materie haben seit der Zeit, da war das Universum etwa 300.000 Jahre alt, eine eigene Geschichte erfahren. So ist physikalisch das Licht in die Welt gekommen. Das Universum wurde sichtbar, bekam eine greif- und spürbare Existenz und damit begann seine Entwicklungsgeschichte. Aus den federleichten Materieteilchen entstanden nach und nach Atomkerne, dann Atome und unterschiedliche chemische Elemente. Die ballten sich in der weiteren Evolution zu Staubteilchen, später zu Sternen und schließlich zu ganzen Sternengalaxien zusammen. Auch in den meisten Schöpfungsmythen verwandelt sich das Chaos erst dann in eine geordnete Welt, wenn das Licht in die Finsternis kommt. Bei den Maori kreiert Io, das höchste, ewige und allwissende Wesen, das Licht. Das All war in Dunkelheit, überall Wasser. Da war kein Schimmer einer Dämmerung, nichts deutlich, kein Licht. Und er begann, diese Worte zu sagen. Dunkelheit werde erleuchtet. Und zugleich erschien das Licht. In einer anderen Maori-Erzählung halten sich Rangi, der Himmelsgott, und Papa, die Erdenmutter, eng und untrennbar umschlungen. Doch sie müssen auseinander, sagt Michaela Appel. Sie lagen ganz fest umschlungen und haben eben viele Kinder gezeugt. Und irgendwann wurde es diesen Kindern zu eng zwischen Vater und Mutter, sodass der Vater nach oben gestoßen wurde. Und damit haben sie sich aus dieser Enge befreit und haben auch das Licht hervorgebracht oder für sich selbst zugänglich gemacht. Es wurde eine schwierige Trennung. Papa und Rangi wollten zusammenbleiben, aber ihre Kinder und das Licht drängte es aus der engen, zu engen Umarmung. So wurden Himmel und Erde schließlich auseinandergetrieben. Das frei gewordene Licht half ihren Kindern dabei, die Dinge der Welt zu schaffen. In der Bibel ist es Gott, der Licht ins Dunkel der noch ungeschaffenen Welt bringt und damit die Schöpfung in Bewegung setzt. Bei den Sunyi-Indianern in Mexiko kommt das Licht auf diese Weise in die Welt. Vor dem Anbeginn aller Dinge hatte allein Avonavilona, der Schöpfer und Allerhalter, Wesenheit. Sonst gab es nichts durch den weiten Raum der Zeit als schwarze Dunkelheit und öde Leere. Der Allerhalter aber verwandelte sich in die Gestalt und Wesenheit der Sonne, die unser aller Vater ist. Und als sie erschien, erfüllte der Raum sich mit Licht und die Nebel sanken. Astrophysiker und die Erzähler alter Schöpfungslehren operieren mit manchmal verblüffend ähnlichen Bildern und Vergleichen. Wie kommt es, dass Wissenschaft und Mythos so nah zusammenrücken? Astrophysikalisch sind wir Menschen Teil des Kosmos, in dem wir leben, sagt der Garchinger Astrophysiker Gregor Morfel. Wir Menschen sind Sternenkinder. Die Materie, aus der wir bestehen, war irgendwann mal in irgendeinem Stern oder in vielen Sternen drin, ist dort prozessiert worden, dann wieder ausgespuckt in den Weltraum. Irgendwann ist aus dieser Materie dann unsere Sonne entstanden, unsere Planeten und letztendlich auch wir selbst. Also unsere Verwurzelung mit der Astronomie geht viel weiter als nur, dass wir uns den Nachthimmel angucken. Wir sind selber ein Teil davon. Deswegen können wir nicht aus dem Kosmos heraustreten und quasi von außen betrachten, wie er entstanden ist und sich seither entwickelt hat. Doch als die wahrscheinlich einzigen ihres selbstbewussten Lebewesen sehen wir diesen riesigen Himmel über uns und wollen wissen, wie wir da hineinpassen, woher wir kommen und wie alles bis zu dieser Form entstanden ist. Das ist eine ganz natürliche Tendenz von Menschen, die überhaupt reflektiert durch die Natur durchgehen, dass sie fragen, wie die Natur beschaffen ist und warum sie gerade so und nicht anders ist. Zu welchen Erkenntnissen wir dabei kommen, hängt unter anderem davon ab, wie wir die Welt wahrnehmen, denn dabei sind wir nicht ganz frei. Unsere Wahrnehmung ist an die Sinnesorgane gebunden. Und aus dem Wahrgenommenen kann unser Gehirn nicht irgendwelche Schlüsse ableiten. Es richtet sich nach einem allen Menschen gemeinsamen Rahmen. Der Mensch trifft aus der Fülle der Erscheinungen eine gewisse Auswahl und legt sie sich in einer bestimmten Ordnung zurecht, um sich darin zu orientieren. Diese Ordnung ist nicht von vornherein da, das menschliche Gehirn stellt sie her. So ist die Welt, wie wir Menschen sie wahrnehmen, eigentlich eine Kopfgeburt. Aus der evolutionären Perspektive ist es also nicht erstaunlich, dass die fundamentale Weltwahrnehmung des Affenmensch bei allen Kulturen ähnlich ausfällt. Bei allen Menschen gibt es die Tendenz, die Welt in Gegensätzen zur Kenntnis zu nehmen. Antagonismen sind geradezu Ordnungsprinzipien für die Welt. Vergangenheit und Zukunft, oben und unten, schwarz und weiß, Energie und Materie, Licht und Dunkel. Solche Einschnitte wie Tag und Nacht, die sind überlebenswichtig. Ganz egal, ob man jetzt in den Prärien Nordamerikas oder irgendwo in Südindien lebt. Die sind prägend für das Dasein, ganz fundamental. Und die werden irgendwann Erklärungsbedarf erzeugen. Und je weiter der Vorgang geistiger Abstraktion geht, desto mehr werden die äußeren Phänomene erklärungsbedürftig, nicht mehr nur durch irgendwelche übernatürlichen Kräfte, sondern es wird dann weiter spekuliert. Dass da zu ähnlichen Modellen oder ähnlichen Ergebnissen gefunden wird, ist dann vielleicht nicht so überraschend. Der Denkapparat bei uns allen funktioniert ähnlich. Nicht gleich. Wahrnehmung ist nichts Absolutes, sondern immer eine Interpretationsleistung. Das, meint Jens-Uwe Hartmann, erklärt auch, warum in Mythen und den Veranschaulichungen moderner astrophysikalischer Theorien oft verblüffend ähnliche Bilder und Vergleiche vorkommen. Entstehung und Struktur des Kosmos sind so kompliziert, dass Astrophysiker sie erstmal nur in der Sprache der Mathematik fassen. Wenn Sie Ihre Erkenntnisse nach außen verständlich machen wollen, müssen Sie Zahlen und Formeln in Bilder und Vergleiche übersetzen. Dabei muss man sich aus der Schublade dessen bedienen, was in der eigenen Weltsicht bereits vorgeprägt ist, vorgegeben ist. Weil nur dann diese Bilder kommunizierbar werden. Die Bilder müssen irgendetwas abrufen bei den Leuten, denen man etwas damit zu veranschaulichen sucht. Das heißt, sie müssen aus dem gemeinsamen Erfahrungs- und Überlieferungstopf stammen, aus dem kulturellen Gedächtnis. Die kulturgeschichtlich allen Menschen gemeinsame Bildergalerie, eine altehrwürdige Pinakothek des Geistes, ist peu à peu aus alten Welterklärungsversuchen zusammengetragen worden, ob es nun das Alte Testament ist, antik-mediterrane Mythen oder nordische Schöpfungserzählungen. Allerdings, Mythen haben immer den Anspruch, die ganze Welt zu erklären. Astrophysiker wissen hingegen, ihr wissenschaftlicher Zugriff kann den Kosmos immer nur partiell erfassen. Deswegen meint Werner Küstenmacher, evangelischer Theologe und Hobbyastronom: Es wird keine allumfassende Theorie geben. Da denke ich wirklich, dass die wichtige Kategorie die ist des Staunens, dass man sagt, wir können das alles angucken, wir können uns damit befassen, wir sehen, wie groß das alles ist. Und für mich ist so ein schöner Gedanke, der stammt so aus der mittelalterlichen Theologie, Deus semper major, Gott ist immer größer. Ich glaube, dass das auch eine ganz wichtige Eigenschaft ist, die jeder Naturwissenschaftler und jeder Forscher haben sollte, seine eigene Begrenzung sehen. Nicht nur die Begrenzung seiner Methode und die Begrenzung seiner Maschinen und Beobachtungsinstrumente, sondern einfach seine eigene Natur als Mensch, als beobachtender Mensch.